Sie hörten im Rahmen unseres Schwerpunktprogramms 200 Jahre Französische Revolution, das siebte von 8 Kapiteln Geschichte. Autor der Sendung war Peter M. Ladiges. Es sprachen Matthias Ponier und Charles Wirz, Ton und Technik Heike Wey und Anne Anderer. Wir setzen die Reihe morgen um diese Zeit fort mit dem achten Kapitel von der Herrschaft des Direktoriums bis zur Errichtung des Konsulats. Die Zeit ist, war soeben 9 Uhr, Südwestfunk, zweites Programm.